Erster Paulus ist ein Diener von Gott. Er ist ein Apostel von Jesus Christus. Er hilft den Menschen, die Gott liebt, damit sie den Glauben und die Wahrheit erkennen. Zweiter, Gott hat uns das ewige Leben versprochen. Er lügt nicht und hat das schon vor langer Zeit versprochen. Dritter, Gott hat uns seine Botschaft gezeigt. Ich soll diese Botschaft predigen. Gott, unser Retter, hat mir das gesagt. Vierter, ich schreibe an Titus. Du bist wie mein eigenes Kind im Glauben. Ich wünsche dir Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater, und von Jesus Christus, unserem Retter. Fünfter, ich habe dich auf Kreta gelassen. Du sollst dort alles richtig machen, was noch fehlt. Du sollst in jeder Stadt ältere Männer auswählen. Ich habe dir gesagt, wie das geht. Sechster, ein älterer Mann soll keinen Fehler haben. Er soll nur eine Frau haben. Seine Kinder sollen an Jesus glauben und nicht ungehorsam sein. Siebter, ein Bischof muss gut sein, denn er ist wie ein Verwalter von Gottes Haus. Er darf nicht stolz, schnell wütend, betrunken, gewalttätig oder gierig sein. Achter, er soll freundlich zu Gästen sein. Er soll das Gute lieben, klug sein, gerecht, heilig und sich selbst beherrschen. Neunter, er soll an der richtigen Lehre festhalten. Er soll andere ermutigen, die richtige Lehre zu lernen. Er soll auch denen widersprechen, die etwas Falsches lehren. Zehnter, es gibt viele Menschen, die nicht gehorchen. Sie reden dummes Zeug und bringen die Leute durcheinander. Besonders die Juden tun das. Elfte. Man muss ihnen den Mund verbieten. Sie bringen ganze Familien durcheinander. Sie lehren falsche Dinge, um Geld zu verdienen. Zwölfter, ein Prophet von Kreta hat gesagt, die Leute von Kreta lügen immer. Sie sind wie wilde Tiere und faule Leute. Dreizehnter, diese Aussage stimmt. Darum sei streng mit ihnen, damit ihr Glaube gesund wird. Vierzehnter, sie sollen nicht auf jüdische Geschichten hören. Sie sollen auch nicht auf Befehle von Menschen hören, die die Wahrheit nicht lieben. Fünfzehnter, für reine Menschen ist alles rein. Aber für schlechte Menschen ist nichts rein. Ihr Denken und Gewissen ist schlecht. Sechzehnter, sie sagen, dass sie Gott kennen, aber sie tun schlechte Dinge. Sie sind schrecklich, ungehorsam und für nichts Gutes zu gebrauchen.